Das nördliche Vorbereitungskomitee für gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelne Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel beschloss, einen offenen Brief an die Regierung, Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten in Südkorea und Ausland zu schicken. Im Zusammenhang mit der Eröffnung des großen gesamtnationalen Vereinigungskongresses zum 71. Jahrestag der Befreiung Koreas beschloss das nördliche Vorbereitungskomitee für gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel einen offenen Brief an die Regierung, Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten in Südkorea und Ausland zu richten. Dementsprechend werden die Abteilungsleiter im Blauen Haus, der Ministerpräsident, die Minister, Vizeminister und weitere Machthaber in Südkorea, der Parlamentsvorsitzende Jong Se-kyun, die stellvertretenden Parlamentsvorsitzenden Park Ju-sun und Shin Jae-chul und weitere Mitarbeiter des südkoreanischen Parlaments, die wichtigen Funktionäre der gemeinsamen demokratischen Partei, der Partei der Neuen Welt, der Partei des Volkes und der Partei für Gerechtigkeit, der Stellvertreter des Hauptvorsitzenden des Beratungsrates für Demokratie und friedliche Wiedervereinigung, der Generaldirektor der südkoreanischen Rotkreuzgesellschaft, die Vorsitzenden der regionalen Selbstverwaltungsorganisationen in Südkorea, die Vereinigungsbewegungsgesellschaften wie das Südliche Komitee für die Durchsetzung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni, die religiöse Vereine, Bürgerinitiativen und gesellschaftlichen Organisationen, gesellschaftlichen und kulturellen Organisationen, die Gesellschaften für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Ri Hi-ho, Lim Dong-won, Park Ji-won, Jong Se-hyun, Jong Dong-yong, Ri Jong-suk, Ri Jae-jong und weitere Leute, die mit dem Pyongyanger Gipfeltreffen in Zusammenhang stehen, rund 100 namhafte einzelne Persönlichkeiten verschiedener Kreise, die regionalen Organisationen der Auslandskoreaner und die Persönlichkeiten den Brief erhalten. Der offene Brief hat den folgenden Wortlaut. Der offene Brief an die Regierung, Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten in Südkorea und Ausland. Der Drang der koreanischen Nation nach Frieden und Wiedervereinigung auf der koreanischen Halbinsel und nach der Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen wird noch stärker. Und die Sache der koreanischen Nation für selbstständige Wiedervereinigung trat in einen neuen Wendepunkt ein. In Widerspiegelung des nicht abzulehnenden nationalhistorischen Ersuchens und des glühenden Wunsches der ganzen Nation nach Wiedervereinigung schlug die gemeinsame Konferenz der Regierung, Parteien und Organisationen der TVRK am 9. Juni vor, zum 71. Jahrestag der Befreiung des Vaterlandes den großen gesamtnationalen Vereinigungskongress zu eröffnen. Als eine Kette dieser praktischen Maßnahmen wurde das nördliche Vorbereitungskomitee gebildet. Mit dem erhabenen Willen dazu und dem Banner der nationalen Souveränität und des großen Zusammenschlusses der Nation eine neue Geschichte der selbstständigen Wiedervereinigung, wonach die ganze koreanische Nation Tag einstrebt, mutig einzuleiten, schickt das nördliche Vorbereitungskomitee Briefe an die Regierung, Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten in Südkorea und Ausland. Wie es im In- und Ausland einmütig anerkannt wurde, widerspiegeln die Linie und der Kurs auf die Wiedervereinigung des Vaterlandes, die auf dem historischen 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas neu dargelegt wurden, das eiserne Credo und den Willen dazu, der mehr als 70-jährigen Geschichte der Teilung ein Ende zu setzen und eine neue Ära der Landesvereinigung und des Gedeihens einzuleiten, wo die Würde und Ehre der koreanischen Nation vor aller Welt demonstriert werden. Heute, wo die schmerzhafte Tragödie der nationalen Teilung nicht mehr zu übersehen ist, sollen diejenigen, die das Schicksal und die Zukunft der Nation wertschätzen, unsere aufrichtigen und konstruktiven Initiativen und Vorschläge annehmen und sich dafür einsetzen, die extreme Lage der Konfrontation der Landsleute zu beseitigen, den Frieden und die Sicherheit der koreanischen Halbinsel zu verwirklichen und mit vereinter Kraft der Nation selbstständig das Heimatland wieder zu vereinigen. Das ist der unerschütterliche Wille von uns. Wir versichern erneut, dass wir dazu bereit sind, ungeachtet der Unterschiede in politischen Ansichten, Glaubensbekenntnissen und Grundsätzen mit allen offenherzig zu sprechen, wenn es für die Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen und die Lösung der Fragen der Landesvereinigung nützlich ist. Es ist unser unveränderter Standpunkt, dass auch diejenigen, die in der Vergangenheit gegen die Wiedervereinigung Koreas eintraten, als Begleiter der Landesvereinigung einen Neubeginn machen können, wenn sie das nationale Gewissen selbst im geringsten besitzen. Nach der Befreiung Koreas arbeiteten die Kommunisten und Nationalisten von Nord und Süd zusammen, um die nationale Spaltung durch äußere Kräfte zu verhindern und die verschiedenen Kreise und Schichten einschließlich der Behörden von Nord und Süd leiteten die Ära der Zusammenarbeit und Einheit vom 15. Juni ein. Wenn man sich wie in jenen Zeiten Sorge um das Schicksal des Landes macht und seine Wiedervereinigung wünscht, würde man keinen Grund dazu haben, unseren Vorschlag abzulehnen. Wir schlagen vor, um den 15. August dieses Jahres, den 71. Jahrestag der Befreiung Koreas, ein großes nationales Treffen der Vertreter der Behörden von Nord und Süd und der Parteien, Organisationen und Persönlichkeiten verschiedener Kreise und Schichten vom In- und Ausland in Pyongyang oder in Kaesong zu veranstalten und dieses Treffen die gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten von Nord, Süd und Ausland für den Frieden und die selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel zu nennen. Wir sind auch dazu bereit, die konstruktiven Vorschläge der südlichen Seite in Bezug auf mehrere Fragen über die gemeinsame Konferenz mit deren Termin, Ort, Teilnehmer und Tagesordnung aufrichtig zu überprüfen und anzunehmen. Wir sind der Meinung, dass es dringend nötig ist, die regionalen praktischen Vorbereitungskomitees für die Eröffnung der gemeinsamen Konferenz zu bilden und auf dieser Grundlage ein gemeinsames gesamtnationales Vorbereitungskomitee zu gründen. Mit der Hoffnung darauf, dass die Seiten von Süden und von Ausland baldigst mit dessen Durchsetzung beginnen, schlagen wir vor, im Juli an einem vereinbarten Ort einen Expertenkontakt über die Bildung des gemeinsamen gesamtnationalen Vorbereitungskomitees aufzunehmen, dem die Vertreter von Nord, Süd und Ausland angehören sollen. Die Völkergemeinschaft sieht heute der koreanischen Halbinsel und der koreanischen Nation, die eine neue Wende erleben, bei Lageentwicklung und Schritten zu. Wir alle sollen niemals vergessen, dass das Zögern von heute selbst durch die größten Anstrengungen von morgen nicht wieder gut zu machen ist und das Unglück und die Schmerzen der Landsleute verdoppeln wird. Wir äußern die Erwartung und Überzeugung, dass sich die südkoreanische Regierung und die Parteien, Organisationen und renommierten Persönlichkeiten im In- und Ausland in der wichtigen Situation von heute ihrer Pflicht vor der Epoche und Nation bewusst werden und auf die aufrichtigen Vorschläge und Maßnahmen der TVRK-Seite positiv reagieren. Mit brüderlichen Grüßen. Das nördliche Vorbereitungskomitee für die gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten von Nord, Süd und Ausland für den Frieden und die selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel. Pyongyang, den 27. Juni zu C105, 2016.